Hallo. Ja, bevor wir über den neuen Film reden, ich habe schon mit drei Schlagworten versucht, das Kino der Coen-Brüder zu beschreiben. Was macht für Sie denn die Filme der beiden aus? Ja, man kann das Gesamtwerk der Coens schon als eine groß angelegte Dekonstruktion des American Way of Life sehen, als ein subversives Spiel mit amerikanischen Werten. Und dieses Spiel betreiben sie eben mit uramerikanischen Mitteln. Sie bedienen sich nämlich der amerikanischen Popkultur, nämlich des Kino. Und besonders gerne bedienen sie sich des Genre-Kino. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Anspruch des Glücks, der ja auch in der Verfassung angelegt ist. Und sie zeigen einfach, wie dieser Anspruch gelebt wird, weil er wird in Amerika dann doch eben immer im Zusammenhang mit materiellen Werten gelebt. Und das zeigen sie uns in ihren Thrillern, also in ihrem Regiedebüt Blood Simple, in dem Entführungsdrama Fargo oder in der Literaturverfilmung von Cormac McCarthy No Country for Old Men. Sie zeigen uns da einfach, was Menschen einander für Geld antun, nämlich dass sie über Leichen gehen. Und in Hudsucker Proxy geht es dann wiederum um einen Kapitalisten, um seinen Aufstieg und Fall. Und hier haben wir dann auch wieder den rabenschwarzen Humor der Coen-Brüder, weil der Fall ist ja auch buchstäblich. Der Hudsucker Proxy fällt hier richtig aus seinem Hochhaus-Imperium runter in einen bodenlosen Abgrund. Und dann gibt es ja noch einen anderen Film, wo sie sozusagen ins Herz dieser Traumfabrik reingehen, nämlich nach Hollywood, und das ist Barton Fink. Und wie bei ihnen Hollywood aussieht, wo ja diese ganzen Träume vervielfältigt werden, das ist einfach ein trübes Hotelzimmer, wo die Tapeten nachts abblättern. Recht trübe geht es auch im neuen Film zu. Es ist ein erfolgloser Folkmusiker, steht im Zentrum. Wie reiht sich denn dieser neue Film in das bisherige Schaffen ein? Ja, zu diesem subversiven Spiel gehört es ja, dass sie sich auch gerne immer so überzogener Prototypen bedienen. Und ich meine, erfolgloser Künstler, das ist doch eine Figur, die kennen wir aus vielen Helden. Und bei den Coens ist er eben noch viel, viel erfolgloser. Und sie arbeiten ja auch gerne immer so mit Hiobsgestalten, also mit dieser Figur, die ständig am Abgrund steht, die bestraft wird, ohne zu wissen, warum sie eigentlich vom Leben bestraft wird. Und genauso geht dieser Film hier los. Der Held hat einen Gig und danach wird er erstmal regelrecht verprügelt, kriegt so einen richtigen Schlag ins Gesicht. Und der hat angeschaut, geht er dann eigentlich buchstäblich auch durch den ganzen Film. Und der Film hat keine eigentliche Geschichte, sondern das ist einfach eine lose Folge von sehr schönen Szenen. Wir sehen, wie dieser Mann sich einfach durch das Leben schlägt, von einem Auftritt zum anderen geht, bei Studiobossen anklopft und dann eben bei Freunden immer wieder auf ganz verschiedenen Sofas schläft, um wenigstens für eine Nacht noch mal einen Unterschlupf zu bekommen. Der Film spielt ja 1961 in der Folkszene in New York, bevor Bob Dylan auftaucht. Was interessiert denn die Coen-Brüder an dieser Folkszene? Ich würde sagen, das ist so ein Clash von verschiedenen Musikrichtungen. Das ist natürlich auch einfach nochmal eine schöne Zeitreise in ein New York, was es so nicht mehr gibt. Und man muss sich den Film vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Folksong vorstellen. Also so die Farben sind grau, es gibt so eine grundmelancholische Stimmung, es regnet auch viel. Aber gleichzeitig kommen eben auch so andere Musikrichtungen noch zum Vorschein. Also John Goodman spielt so einen ehemaligen Jazzmusiker, der so einen regelrecht Groove hat und der mit diesem Groove einfach die Folkmusik wunderbar fertig macht. Also das ist einfach ein schöner Kurzauftritt. Und unser Held wiederum, der holt irgendwann mal so eine Country-Sängerin von der Bühne, weil er sie nicht mehr ertragen kann mit ihren scheinheiligen Gesängen, mit der Feier auf die Amerikaner-Erzählung, die es ja auch immer in den Country-Songs gibt. Und ich habe das Gefühl, die Coens gucken sich das einfach so alle so einfach so, sie sitzen auf dem Sofa und gucken sich das so achselzuckend an, was die Leute da auf der Leinwand zu so treiben. Achselzuckend oder auch mit ein bisschen kritischem Augenzwinkern? Ich würde sagen, das ist gar nicht so kritisch, sondern die lassen das einfach mal so geschehen. Und das ist vielleicht das Schöne an den Coens, dass sie irgendwann einfach den Figuren so einen freien Lauf lassen, dass vielleicht ihr Kino auch dadurch bestimmt wird, dass es so einen Eigensinn entwickelt. Also um so ein bisschen Aktion oder Action in die Handlung noch reinzubekommen, gibt es ja diese Katze. Der Held kriegt die Katze irgendwann in die Hand gedrückt, dann haut sie ab und dann hat er ständig ein schlechtes Gewissen. Oder zum Beispiel allein die Szene, wenn diese Katze abhaut, sie läuft dann in so einen schwarzen Flur hinein und verschwindet im Dunkeln. Und man weiß genau, der Figur wird das irgendwie genauso passieren. Das ist ganz schön gelöst. Und dann gibt es eben auch diesen Eigensinn, wenn die Katze uns anblickt, dann kriegen wir auch auf einmal das Hiobhafte unseres Daseins mitgeteilt durch diese Katze. Nochmal kurz zurück auf diese Folk-Szene. Das ist ja schon das zweite Mal, dass sich die Coens mit dieser amerikanischen Folk-Szene, mit Amerikaner, wie es auch gerne heißt, beschäftigen. Der erste Film war ein großer Erfolg, Oh Brother, Where Art Thou? Wie groß ist denn die Verwandtschaft zwischen diesen beiden Filmen? Ja, das eine war ja, George Clooney wurde damals gerade ein Star und wurde in dem Film so ein bisschen dekonstruiert in seinem Starsein. Ich kann mich wunderbar daran erinnern, wie er sich abends dann in dem Film immer vor dem Spiegel noch zurechtgemacht hat und ein Haarnetz angelegt hat. Aber auch da singt er und da geht es natürlich einfach in die 20er Jahre zurück. Und er spielt einen jemanden, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Das ist eher so eine Erkundung des ländlichen amerikanischen Lebens durch die Musik gewesen. Und jetzt sind wir ja mehr in der Großstadt in New York, wo noch mal ein anderer Groove ist. Aber was die beiden Filme vielleicht verbindet, ist doch einfach der Außenseiterblick. Und ich glaube, um diese Außenseiter geht es bei den Coens eben immer, um diese verzweifelten Menschen, die eigentlich auch endlich mal am Leben teilhaben wollen. Ein besonderes Talent haben die Coens ja auch für die Neben- und Randfiguren, die sind sehr prominent besetzt. John Goodman haben Sie schon erwähnt, auch Justin Timberlake spielt mit. Wie fügen die sich denn ein ins große Ganze? Ja, das finde ich eben wunderbar, dass diese Figuren bei den Coens immer so kleine Auftritte bekommen. Das sind eigentlich so einzelne Kurzgeschichten. Also da gibt es noch die ehemalige Frau von dem Helden, Carey Mulligan, und das ist so der Prototyp der schimpfenden Ehefrau. Das ist unglaublich. Sobald die um die Ecke gebogen kommt, geht es los und man muss als Zuschauer schon immer lachen. Und dann gibt es aber noch eine Figur, die mir unheimlich gut gefallen hat. Das ist die Sekretärin von dem Agenten von Llewyn Davis, und das ist so eine ältere Frau in so einem beigen Kostüm, die hat schon alles gesehen, die hat eigentlich für erfolglose Künstler nichts mehr übrig, aber schenkt ihnen dann doch noch so ein bisschen Empathie. Und ich habe das Gefühl, diese Frau ist wirklich das alter Ego der beiden Coen-Brüder. Inwieweit ist denn der Film auch eine Hommage an das New York der frühen 60er Jahre, an New York, das es gar nicht mehr gibt? Ja, da würde ich mal bei dieser alten Frau bleiben. Wenn die jetzt aus den 60er Jahren als alter Ego in das neue New York kommt, dann sind wir wieder bei dem achselzuckenden Blick der Coens. Seht her, das habt ihr nun davon. Das habt ihr von der Gentrifizierung, von der ganzen Börsegeschichten und sonst was. So eine subversive Kultur, eine Musikkultur und so weiter, die gibt es einfach heute nicht mehr.